Das war das große Kolloquium über Gesundheit und Krankheit, das ich eines Tages, schon stark gegen Weihnachten hin, während eines Schneespazierganges nach Platz und wieder zurück aus solchen Differenzen entwickelte, und alle nahmen sie daran teil. Settembrini, Nafta, Hans Castorp, Ferge und Wesal, leicht fiebernd sämtlich, zugleich betäubt und erregt vom Gehen und Reden im Höhenfrost. Eigentlich war der Disput von Karin Kernstadt ausgegangen, der armen Karin mit den offenen Fingerspitzen, die neulich gestorben war. Hans Castorp widmete ihrem Andenken einige freundliche Worte, was Herrn Settembrini darauf brachte, sich spöttisch über Hansens karitative Betätigung zu äußern. Hans Castorp hatte darauf hingewiesen, es gebe doch etwas, was man die christliche Reverenz vor dem Elend nennen könne. Und ehe Settembrini ihn zurechtweisen konnte, begann Nafta von frommen Ausschreitungen der Liebestätigkeit zu reden, die das Mittelalter gesehen, erstaunlichen Fällen von Fanatismus und Verzückung in der Krankenpflege. Königstöchter hatten die stinkenden Wunden Aussätziger geküsst, hatten sich geradezu mit Absicht an Leprosen angesteckt und die Schwären, die sie sich zugezogen, dann ihre Rosen genannt, hatten das Wasser ausgetrunken, womit sie Eiternde gewaschen, und danach erklärt, nie habe ihnen etwas so gut geschmeckt. Settembrini tat, als müsse er sich erbrechen. Weniger das physisch Ekelhafte an diesen Bildern und Vorstellungen, sagte er, kehre ihm den Magen um, als vielmehr der monströse Irrsinn, der sich in einer solchen Auffassung von tätiger Menschenliebe bekunde. Und er richtete sich auf, gewann wieder heitere Würde, indem er von neuzeitlich fortgeschrittenen Formen der humanitären Fürsorge, siegreicher Zurückdrängung der Seuchen sprach und Hygiene, Sozialreform, nebst den Taten der medizinischen Wissenschaft, jenen Schrecknissen entgegenstellte. Mit diesen bürgerlich ehrbaren Dingen, antwortete Nafta, wäre den Jahrhunderten, die er soeben angezogen, aber wenig gedient gewesen, und zwar beiden Teilen nicht, den Kranken und Elenden, so wenig wie den Gesunden und Glücklichen, die nicht sowohl aus Mitleid als um des eigenen Seelenheiles willen sich ihnen milde erwiesen hätten, denn durch erfolgreiche Sozialreform wären diese des wichtigsten Rechtfertigungsmittels verlustig gegangen, jene aber ihres heiligen Standes beraubt worden. Darum habe dauernde Erhaltung von Armut und Krankheit im Interesse beider Parteien gelegen, und diese Auffassung bleibe so lange möglich, als es möglich sei, den rein religiösen Gesichtspunkt festzuhalten. Ein schmutziger Gesichtspunkt, erklärte Settembrini, und eine Auffassung, deren Albernheit zu bekämpfen er sich beinahe zu gut sei. Denn die Idee vom heiligen Stande, sowie das, was der Ingenieur unselbstständigerweise über die christliche Reverenz vor dem Elend geäußert habe, sei ja Schwindel, beruhe auf Täuschung, fehlerhafte Einfühlung, einem psychologischen Schnitzer. Das beste Beispiel sei all dies brustkranken Gesindel hier oben, mit seinem Leichtsinn, seiner Dummheit und Liederlichkeit, seinem Mangel an gutem Willen zur Gesundheit. Und kurz, wenn der mitleidig verehrende Gesunde nur selber krank sei und nicht mehr gesund, so werde er schon sehen, dass Kranksein allerdings ein Stand für sich sei, aber durchaus kein Ehrenstand, und dass er ihn viel zu ernst genommen habe. Dann erörterte Nafta mit Schärfe die allgemeinen Tendenzen, die den Humanisten bestimmten, der Gesundheit grundsätzlich alle Ehre zu geben und die Krankheit tunlichst zu entehren und zu verkleinern. In welcher Stellungnahme allerdings eine bemerkenswerte und fast löbliche Selbstentäußerung sich kundtat, da Herr Settembrini selbst ja krank war. Seine Haltung aber, die durch ihre ungemeine Würde nichts an Fehlerhaftigkeit einbüßte, ergab sich aus einer Achtung und Andacht vor dem Leibe, die gerechtfertigt doch nur gewesen wäre, wenn der Leib sich noch in seinem gottesursprünglichen Zustande, statt in dem der Erniedrigung, in statu degradationis befunden hätte. Denn unsterblich erschaffen war er vermöge der Verschlimmerung der Natur durch die Erbsünde, der Verderbtheit und Abscheulichkeit anheimgefallen, sterblich und verweslich, nicht anders denn als Kerker und Strafzwinger der Seele zu betrachten und nur geeignet, das Gefühl der Scham und Verwirrung, pudoris et confusionis sensum, wie der heilige Ignatius sagte, zu erwecken. Diesem Gefühle, rief Hans Castorp, habe bekanntlich auch der Humanist Plotinus Ausdruck verliehen. Aber Herr Settembrini, die Hand aus dem Schultergelenk über den Kopf geworfen, forderte ihn auf, die Gesichtspunkte nicht zu vermengen und sich lieber rezeptiv zu verhalten. Unterdessen leitete Naphta die Ehrfurcht, die das christliche Mittelalter dem Elend des Leibes gewidmet hatte, aus der religiösen Zustimmung ab, die es dem Anblick fleischlichen Jammers gezollt hatte. Quis me liberabit, de corpore mortis huius? Wer wird mich befreien aus dem Körper dieses Todes? Das war die Stimme des Geistes, welche auf ewig die Stimme wahrer Menschheit war. Nein, das war eine nächtige Stimme, nach Herrn Settembrinis bewegt vorgetragener Ansicht, die Stimme einer Welt, der die Sonne der Vernunft und Menschlichkeit noch nicht erschienen war. Er verstieg sich dazu, den Menschenleib als den wahren Tempel Gottes zu feiern, worauf Naphta dieses Gewebe für nichts weiter als für den Vorhang zwischen uns und der Ewigkeit erklärte. Was wieder zur Folge hatte, dass Settembrini ihm den Gebrauch des Wortes Menschheit endgültig verbot und so fort. Mit froststarren Mienen, Barhaupt in ihren Überschuhen aus Gummistoff, bald die hart knirschende und mit Asche bestreute Schneedecke tretend, die den Bürgersteig aufhöhte, bald mit den Füßen durch die lockeren Schneemassen des Fahrdammes pflügend, stritten sie um diese Prinzipien mit der persönlichsten Angelegenheit, wobei es öfters geschah, dass sie sich nicht aneinander, sondern an Hans Castorp wandten, dem der eben Redende seine Sache vortrug und vorhielt, indem er auf den Gegner nur mit dem Haupte oder dem Daumen deutete. Indes Ferge und Wesal die drei umkreisten, jetzt vor ihnen, dann hinter ihnen sich hielten oder auch eine Reihe mit ihnen bildeten, bis der Verkehr ihre Linie wieder auflöste. Unter dem Einfluss ihrer Zwischenbemerkungen sprang die Debatte auf dringlichere Gegenstände ab. Es war Ferdinand Wesal, der die Prügelpön aufs Tapet gebracht hatte. Und die Anregung stand ihm zu Gesichte, wie Hans Castorp fand. Es überraschte nicht, dass Herr Settembrini sich in lauteren Worten und unter Anrufung der Menschenwürde gegen dies wüste Verfahren aussprach, in der Pädagogik sowohl wie nun gar in der Rechtspflege. Während es zwar ebenfalls nicht überraschend geschah, aber doch durch eine gewisse düstere Frechheit verblüffte, dass Naphta der Bastonade zugunsten redete. Hier fiel Wesal mit dem Thema der Folter ein. Es stand ihm zu Gesichte. Das peinliche Verhör, wie die Herren darüber dächten, Borgareia, murmelte Settembrini. Ferge äußerte etwas Gemeineres als das Abtasten der Pleura, habe auch damals niemand ersinnen können. Das war zu seiner Heilung geschehen. Die verstockte Seele, die verletzte Gerechtigkeit rechtfertigten nicht weniger eine vorübergehende Mitleidlosigkeit. Zweitens war die Folter ein Ergebnis rationalen Fortschritts gewesen. Naphta war wohl nicht völlig bei Sinnen. Doch, er war es so ziemlich. Herr Settembrini war Schöngeist, und die mittelalterliche Geschichte des Rechtsganges war ihm offenbar im Augenblick nicht übersichtlich. Sie war in der Tat ein Prozess fortschreitender Rationalisierung, und zwar so, dass allmählich, aufgrund von Vernunfterwägungen, Gott aus der Rechtspflege ausgeschaltet worden war. Leute von der Art des Herrn Settembrini, Zweifler, Kritiker, hatten diese Wahrnehmung gemacht und es durchgesetzt, dass an die Stelle des alten, naiven Rechtsganges der Inquisitionsprozess trat, welcher sich auf Gottes Eingreifen zugunsten der Wahrheit nicht länger verließ, sondern darauf abzielte, vom Angeklagten das Geständnis der Wahrheit zu erlangen. Keine Verurteilung ohne Geständnis. Wie einem Menschen, der sie verhehlte, verweigerte, ins Herz, ins Hirn blicken. War der Geist böswillig, so blieb nichts übrig, als sich an den Körper zu wenden, dem man beikommen konnte. Die Folter als Mittel, das unentbehrliche Geständnis herbeizuführen, war Vernunft geboten. Wer aber den Geständnisprozess verlangt und eingeführt hatte, das war Herr Settembrini gewesen. Und also war er auch Urheber der Folter. Der Humanist bat die übrigen Herren, das nicht zu glauben. Es seien diabolische Scherze. Wenn alles sich verhalten hätte, wie Herr Naphta lehrte, so beweise das eben nur, wie wenig die Anbeter des Naturinstinktes Ursache hätten zu befürchten, es könne je zu vernünftig zugehen auf Erden. Überdies habe man dem Missetäter wohl gar zu helfen gemeint. Man habe angenommen, seine eigene arme Seele ringe nach dem Bekenntnis und nur das Fleisch als Prinzip des Bösen setze sich seinem besseren Willen entgegen. So habe man ihm geradezu einen Liebesdienst zu erweisen geglaubt, indem man ihm durch die Tortur das Fleisch brach. Asketischer Irrwahn! Ob auch die alten Römer darin befangen gewesen seien? Die Römer? Macke! Indessen hatten auch sie die Folter als Prozessmittel gekannt. Logische Verlegenheit. Hans Castorp suchte darüber hinwegzuhelfen, indem er selbst herrlich und als könnte es seine Sache sein, ein solches Gespräch zu lenken, das Problem der Todesstrafe in die Debatte warf. Die allerzivilisiertesten Völker hielten daran fest. Die Franzosen hatten mit ihren Deportationen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Man wusste einfach nicht, was man praktisch mit gewissen menschenähnlichen Wesen anfangen sollte, außer sie einen Kopf kürzer zu machen. Das seien keine menschenähnlichen Wesen, belehrte ihn Herr Settembrini. Es seien Menschen wie er, der Ingenieur, und wie der Redende selbst, nur willensschwach und Opfer einer fehlerhaften Gesellschaft. Und er erzählte von einem Schwerverbrecher, einem vielfachen Mörder, jenem Typ zugehörig, den die Staatsanwälte in ihren Plädoyers als vertiert, als Bestien in Menschengestalt zu bezeichnen pflegten. Dieser Mann hatte die Wände seiner Zelle mit Versen bedeckt. Und sie waren keineswegs schlecht gewesen, diese Verse. Viel besser als die, welche von Staatsanwälten wohl gelegentlich angefertigt wurden. Das werfe ein eigentümliches Licht auf die Kunst, erwiderte Naphta. Aber sonst sei es in keiner Hinsicht bemerkenswert. Hans Castorp hatte erwartet, dass Herr Naphta die Hinrichtung werde erhalten wissen wollen. Naphta, meinte er, war wohl ebenso revolutionär wie Herr Settembrini, aber er sei es im erhaltenden Sinn. Ein Revolutionär der Erhaltung. Die Welt, lächelte Herr Settembrini selbstsicher, werde über die Revolution des antihumanen Rückschlages zur Tagesordnung übergehen. Lieber noch verdächtige Herr Naphta die Kunst, ehe er zugebe, dass sie auch dem Verworfensten zum Menschen weihe. Mit solchem Fanatismus sei lichtsuchende Jugend unmöglich zu gewinnen. Darauf musste es lichtsuchende Jugend mit ansehen, wie Naphta sich lustig machte über die Blutscheu und die Lebensverehrung des Menschenfreundes. Die Philanthropie seines Herrn Widersachers, sagte er, arbeite darauf hin, dem Leben alle schweren und todernsten Akzente zu nehmen. Auf die Kastration des Lebens gehe sie aus, auch mit dem Determinismus ihrer sogenannten Wissenschaft. Aber die Wahrheit sei, dass der Begriff der Schuld durch den Determinismus nicht nur nicht abgeschafft werde, sondern sogar durch ihn noch an Schwere und Schaudern gewönne. Herr Naphta verlegte Schuld und Verdienst aus dem Empirischen ins Metaphysische. Im Tun, im Handeln herrsche freilich Determination. Hier gäbe es keine Freiheit. Wohl aber im Sein. Der Mensch sei, wie er habe sein wollen. Und bis zu seiner Vertilgung sein zu wollen nicht aufhören werde. Er habe eben für sein Leben gern getötet und bezahle folglich mit seinem Leben nicht zu hoch. Er möge sterben, da er die tiefste Lust gebüßt hat. Die tiefste Lust, die tiefste. Man kniff die Lippen zusammen. Hans Castorp hüstelte. Wesal hatte den Unterkiefer schiefgestellt. Herr Ferge seufzte. Settembrini bemerkte fein, man sieht, es gibt eine Art zu verallgemeinern, die den Gegenstand persönlich färbt. Sie hätten Lust zu töten? Das geht Sie nichts an. Hätte ich es aber getan, so würde ich einer humanitären Unwissenheit ins Gesicht lachen, die mich bis zu meinem natürlichen Ende mit Linsen füttern wollte. Es hat keinerlei Sinn, dass der Mörder den Gemordeten überlebt. Settembrini bekannte kühl, dass ihm das Organ für diesen Todes- und Mordmystizismus fehle und dass er es auch nicht vermisse. Ein unüberwindliches Reinlichkeitsbedürfnis halte ihn an der Sphäre fern, wo jene Reverenz vor dem Elend auch in seelischer Beziehung herrsche. Kurz eine Sphäre, wo Tugend, Vernunft und Gesundheit für nichts gelten? Laster und Krankheit dagegen in Wunder welchen Ehren stünden. Naphta bestätigte, dass Tugend und Gesundheit in der Tat kein religiöser Zustand seien. Es sei viel gewonnen, sagte er, wenn klargestellt sei, dass Religion mit Vernunft und Sittlichkeit überhaupt nichts zu tun habe. Denn, fügte er hinzu, sie habe nichts mit dem Leben zu tun. Hans Castorp hob den Zeigefinger, wie in der Schule. Er wünsche, nach keiner Seite anzustoßen, sagte er, aber hier sei offenbar vom Fortschritt die Rede, vom menschlichen Fortschritt, also gewissermaßen von Politik und der beredsamen Republik und der Zivilisation des gebildeten Westens. Und da meine er nun, dass der Unterschied, oder wenn Herr Naphta denn durchaus wolle, der Gegensatz von Leben und Religion auf den von Zeit und Ewigkeit zurückzuführen sei. Denn Fortschritt sei nur in der Zeit. In der Ewigkeit sei keiner und auch keine Politik und Eloquenz. Dort lege man sozusagen in Gott den Kopf zurück und schließe die Augen. Und das sei der Unterschied von Religion und Sittlichkeit. Konfus ausgedrückt. Die Naivität seiner Ausdrucksweise, sprach Settembrini, sei weniger bedenklich als seine Scheu vor dem Anstoß und seine Neigung, dem Teufel Zugeständnisse zu machen. Welchem Teufel? Dem mit der Rebellion, der Arbeit und der Kritik? Oder dem anderen? Es sei ja lebensgefährlich, ein Teufel rechts und einer links, wie man ins Teufels Namen da durchkommen solle. Auf diese Weise, sagte Naphta, sei die Sachlage, wie Herr Settembrini sie zu sehen wünsche, nicht richtig gekennzeichnet. Das Entscheidende in seinem Weltbild sei, dass er Gott und den Teufel zu zwei verschiedenen Personen oder Prinzipien mache und das Leben, übrigens nach streng mittelalterlichem Vorbilde, als Streitobjekt zwischen sie lege. In Wirklichkeit aber seien sie eins und einig dem Leben entgegengesetzt. Der Lebensbürgerlichkeit, der Ethik, der Vernunft, der Tugend, als das religiöse Prinzip, das sie gemeinsam darstellten. Was für ein ekelhafter Mischmasch! Che guazzabuglio proprio stomacche vuole! Rief Settembrini. Gut und Böse, Heiligkeit und Missetat, alles vermengt, ohne Urteil, ohne Willen, ohne die Fähigkeit zu verwerfen, was verworfen sei. Ob Herr Naphta denn wisse, was er leugne, indem er vor den Ohren der Jugend Gott und Teufel zusammenwerfe und im Namen dieser wüsten Zweieinigkeit das ethische Prinzip verneine. Er leugnet den Wert, jede Wertsetzung, abscheulich zu sagen. Schön, es gab also nicht Gut noch Böse, sondern nur das sittlich ungeordnete All. Es gab auch nicht den Einzelnen in seiner kritischen Würde, sondern nur die alles verschlingende und ausgleichende Gemeinschaft, den mystischen Untergang in ihr. Das Individuum, köstlich, dass Herr Settembrini sich wieder einmal für einen Individualisten hielt, wo das Leben stupiderweise als Selbstzweck angenommen und nach einem darüber hinausgehenden Sinn und Zweck gar nicht gefragt wurde. Da herrschte Gattungs- und Sozialethik, Wirbeltiermoralität, aber kein Individualismus, als welcher einzig und allein im Bereich des Religiösen und Mystischen im sogenannten sittlich ungeordneten All zu Hause war. Was sie denn sei und wolle, die Sittlichkeit des Herrn Settembrini. Sie sei dazu da, dass man alt und glücklich, reich und gesund damit werde und damit punktum. Diese Vernunft- und Arbeitsphilisterei gelte ihm als Ethik. Was dagegen Naphta betreffe, so erlaube er sich wiederholt, sie als schäbige Lebensbürgerlichkeit zu kennzeichnen. Settembrini ersuchte um Mäßigung, doch war seine eigene Stimme leidenschaftlich bewegt, als er es unerträglich fand, dass Herr Naphta beständig von Lebensbürgerlichkeit in einem Gott wusste, warum aristokratisch wegwerfenden Tone redete. Wie als ob das Gegenteil, und man wusste ja, was das Gegenteil des Lebens sei, etwa gar das Vornehmere gewesen wäre. Neue Schlag- und Stichworte. Jetzt waren sie bei der Vornehmheit, der aristokratischen Frage. Hans Castorp, überhitzt und erschöpft von Frost und Problematik, taumeligen Urteils auch in Hinsicht auf die Verständlichkeit oder fiebrige Gewagtheit seiner eigenen Ausdrucksweise, bekannte mit lahmen Lippen, dass es Leute gäbe, gewisse Menschen, die man sich nicht tot vorzustellen vermöge. Und zwar, weil sie so besonders ordinär seien. Das solle heißen, dermaßen lebenstüchtig muteten sie an, dass es einem vorkomme, als könnten sie niemals sterben, als seien sie der Weihe des Todes nicht würdig. Herr Settembrini hoffte, sich nicht zu täuschen in der Annahme, dass Hans Castorp dergleichen nur sage, damit man ihm widerspreche. Der junge Mann werde ihn immer bereit finden, ihm in der geistigen Abwehr solcher Anfechtungen zur Hand zu gehen. Lebenstüchtig, sage er, und gebrauche dies Wort in einem abschätzig gemeinen Sinn. Lebenswürdig, dieses Wort möge er dafür einsetzen. Und die Begriffe würden sich ihm zu wahrer und schöner Ordnung fügen. Lebenswürdigkeit. Und zugleich auf dem Wege leichtester und rechtmäßigster Assoziation stelle sich auch die Idee der Liebenswürdigkeit ein. So innig und nahe verwandt jener ersten, dass man sagen dürfe, nur das wahrhaft Lebenswürdige sei auch wahrhaft liebenswürdig. Beides zusammen aber, das Lebens- und also Liebenswürdige, mache das aus, was man das Vornehmen nenne. Hans Castorp fand das reizend und überaus hörenswert. Ganz gewonnen, sagte er, habe ihn Herr Settembrini mit seiner plastischen Theorie. Denn man möge sagen, was man wolle. Und einiges sagen lasse sich ja, zum Beispiel, dass Krankheit ein erhöhter Lebenszustand sei und also was Festliches habe. So viel sei gewiss, dass Krankheit eine Überbetonung des Körperlichen bedeute. Den Menschen gleichsam ganz und gar auf seinen Körper zurückweise und so der Würde des Menschen bis zur Vernichtung abträglich sei, indem sie ihn nämlich zum bloßen Körper herabwürdige. Krankheit sei also unmenschlich. Krankheit sei höchst menschlich, setzte Naphta sofort dagegen. Denn Mensch sein heiße krank sein. Sein Kranksein eben mache ihn zum Menschen. Und wer ihn gesund machen, ihn veranlassen wolle, seinen Frieden mit der Natur zu schließen, zurück zur Natur zu kehren, während er doch nie natürlich gewesen sei. Alles, was ich heute von Regeneratoren, Rohköstlern, Freilüftlern, Sonnenbademeistern und so fort prophetisch umhertreibe, jede Art Rousseau also, erstrebe nichts als seine Entmenschung und Vertierung. Es befremde, dass jemand, der den Menschenliebhaber spiele, vor solchen Grundwahrheiten der Menschlichkeit die Augen schließe. Herr Settembrini führe den Fortschritt im Munde. Als ob aber nicht der Fortschritt, soweit dergleichen existiere, einzig der Krankheit verdankt werde. Das heiße dem Genie, als welches nichts anderes als eben Krankheit sei, als ob nicht die Gesunden alle Zeit von den Errungenschaften der Krankheit gelebt hätten. Es habe Menschen gegeben, die bewusst und willentlich in Krankheit und Wahnsinn gegangen seien, um der Menschheit Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Gesundheit würden, nachdem sie durch Wahnsinn errungen worden, und deren Besitz und Nutznießung nach jener heroischen Opfertat nicht länger durch Krankheit und Wahnsinn bedingt sei. Das sei der wahre Kreuzestod. Aha, dachte Hans Castorp. Du inkorrekter Jesuit, mit deinen Kombinationen und deiner Auslegung des Kreuzestodes, man sieht schon, warum du nicht Pater geworden bist. Nun brülle, du Löwe, wandte er sich innerlich an Herrn Settembrini, und dieser brüllte, indem er das alles, was Naphta eben behauptet, für Blendwerk, Rabulistik, Weltverwirrung erklärte. Sagen Sie es doch! Rief er dem Widersacher zu, sagen Sie es doch in Ihrer Verantwortlichkeit als Erzieher, sagen Sie es vor den Ohren bildsamer Jugend gerade heraus, dass Geist Krankheit sei, wahrhaftig, damit werden Sie sie zum Geist ermutigen, sie für den Glauben an ihn gewinnen. Erklären Sie andererseits Krankheit und Tod für vornehm, Gesundheit und Leben aber für gemein. Das ist die sicherste Methode, den Zögling zum Menschheitsdienste anzuhalten. Davvero e criminoso! Naphta verbot Herrn Settembrini mit scharfen Worten, sich einen Individualisten zu nennen, denn er leugne den Gegensatz von Gott und Natur. Verstehe unter der Frage des Menschen, dem innerpersönlichen Konflikt, einzig denjenigen der Einzel- und der gesamtheitlichen Interessen, während dagegen er, Naphta, wohlwissend, dass das innermenschliche Problem vielmehr auf dem Widerstreit des Sinnlichen und des Übersinnlichen beruhe, den wahren, den mystischen Individualismus vertrete und recht eigentlich der Mann der Freiheit und des Subjektes sei. War er das aber? Wie, dachte Hans Castorp, verhielt es sich dann mit der Anonymität und Gemeinsamkeit? Um nur gleich eine Unstimmigkeit beispielsweise hervorzuheben. Herr Settembrini war gewiss ein eifriger Pädagog, eifrig bis zum Störenden und Lästigen, aber in Hinsicht auf asketisch-ich-verächterische Sachlichkeit konnten seine Prinzipien mit denen Naphtas überhaupt keinen Wettstreit wagen. Absoluter Befehl, eiserne Bindung, Vergewaltigung, Gehorsam, der Terror, das mochte wohl seine Ehre haben, aber auf die kritische Würde des Einzelwesens nahm es nur wenig Bedacht. Es war das Exerzierreglement des preußischen Friedrich und des spanischen Loyola, fromm und stramm bis aufs Blut. Wobei sich nur eines fragte, wie nämlich Naphta eigentlich zur blutigen Unbedingtheit kam, da er eingestandenermaßen an gar keine reine Erkenntnis und voraussetzungslose Forschung, kurz nicht an die Wahrheit glaubte, die objektive, wissenschaftliche Wahrheit, der nachzustreben für Lodovico Settembrini das oberste Gesetz aller Menschensittlichkeit bedeutete. Ach, dieser Herr Settembrini, nicht umsonst war er ein Literat, das hieß eines Politikers Enkel und Sohn eines Humanisten. Auf Kritik und schöne Emanzipation war er hochherzig bedacht und trällerte die Mädchen auf der Straße an, während den scharfen kleinen Naphta harte Gelübde banden. Und doch war dieser beinahe ein Wüstling vor lauter Freigeisterei und jener dagegen ein Tugendnarr, wenn man wollte. Wer war denn nun eigentlich frei? Wer fromm? Was machte den wahren Stand und Staat des Menschen aus? Der Untergang in der alles verschlingenden und ausgleichenden Gemeinschaft, der zugleich wüstlingshaft und asketisch war? Oder das kritische Subjekt, bei welchem Windbeutelei und bürgerliche Tugendstrenge einander ins Gehege kamen? Ach, die Prinzipien und Aspekten kamen einander beständig ins Gehege. An innerem Widerspruch war kein Mangel. Und so außerordentlich schwer war es zivilistischer Verantwortlichkeit gemacht, nicht allein sich zwischen den Gegensätzen zu entscheiden, sondern auch nur sie als Präparate gesondert und sauber zu halten, dass die Versuchung groß war, sich kopfüber in Naphtas sittlich ungeordnetes All zu stürzen. Es war die allgemeine Überkreuzung und Verschränkung, die große Konfusion. Und Hans Castorp meinte zu sehen, dass die Streitenden weniger erbittert gewesen wären, wenn sie ihnen selbst nicht beim Streite die Seele bedrückt hätte. Man war miteinander bis zum Berghof hinaufgegangen, dann hatten die drei, die dort wohnten, die Auswärtigen bis vor ihr Häuschen zurückbegleitet und dort stand man noch lange im Schnee, indes Naphta und Settembrini sich stritten. Pädagogischerweise, wie Hans Castorp wohl wusste, und um die Bildsamkeit lichtsuchender Jugend zu bearbeiten.